Hochzeitsgrusen. An 12. Nevelmond, anno Domini 1960, snomet aus Glock 4, to die Kalve burntiet, bi dicken Nevel, träg min Mariechen mi an min rechten Arm in die Kagen dörrin. Die Hochzeitsglocken dröhnen und bambüdeln. O leive Menschen, Sie können schon nicht vorstellen, was mir in den vierlichen Augenblick für lauter Angst die schöne, schwarze Brüge ams Büchsen sus. Ich habe schon all mein Leben doch, als ich mein Obersicht gräsen feuert für das Freien. Mach wen da das Dorfen herspeugend hat, da ich als Kind mein paar Jahre lang bei Onkel Gustav und Tante Ernestine tobracht hef, die Foggen ins so bin Mittageden, ein den anderen die Schütteln mit Kartoffeln und dicke Bohnen oder Klüten und Plummen in Gesicht an den. Die Familien Tragödie, hef ich als ganze litsche Bödel, die ich wohl, schimmer voll Angst und Beben mit ansehen. Dorfen hab ich denn wohl so'n pöte Steer kriegen an mein Seel, so'n Drohnplex oder wo dat heit, dat mi die langhorigen Donner kiels und besonders dat Frein so'n Grusen in jocht. Vielleicht sit det Hochzeitsgrusen, die Mannslüe auch an so'n Drohnplex und die Kinderjohren noch ut viel öllere Tiden in Blut. So taun Exempel u dat Breborsche Jahrtausend, as die wilden vergrellten Amazonen dat Mutterregiment abricht han. Over dat die ulgelehrte Jean-Jean Corbac oben in die 80er Jahren schreiben het, dat die Frauenslüe domos die Büchs anhaan, noch schlimmer as von doch. Und dat die jungen Prinzen, die Königstöchter freien, ein Jahr noch die Hochzeit starben müssen. Oder ud noch öllere Tiden, ud n freuen Leben, as wie as Seepörch oder as die wegen Spinnenböck so bin Knutschen von user Wiewe abfreden wern. Da luert wat Grusigs in die Langhorigen, dat ahnt wie Kehls. Sei sind dat düster, dat us utspeit het und dat us nausen wolle trüchslugen will. Und doch türrst dat jümmer von euch im hin, as die Fliegen noch zucker worte, wo se nosen in versucht. Ich könnt jo an mir riechen, nicht mehr an tau. Mein Gefühl für ihr wo dat einzige, wat noch stärker, wo jas meine Angst vor dat Freien. Anders heit mi nu jo nicht so over Kops, Ohr zu den Stand von die geflickte Büchs, den freien Junggesellenstand in den Stand von den siedenden Pantoffel rinstört, wo ich doch ur Onkel Gustav und Tante Ernestine ihr Schicksal aflesen können, war dat Heiraten für ihn gräsig, wohlhalsig und erfangen ist. Dat is schon nicht so aus dem Peerkop, wo du den ohlen Gauleis in den Mul kicken kannst, und die hollen Tintellen. Nee, hier köfst du die Kat in den Sack und weiß nicht, ob sie die noch herkleid oder freundlich ihren Puckel an die schürt. Und boben in, wo ich mich von die Pulte oben zu brei, die nachverheer und noch ganz klüterig in meinen Brägen, so halt mich du die Kat in den Sack und noch ein Koter köf. Und dabei ist doch die Hochzeit ein von den drei großen, ernsten Marksteinen an den Menschen sein Lebensweg. Und dabei die einzige von den drei, den heißig selben Settendheit. To die anderen beiden hohen Vieren, to sein Kinder bei ihr und sein Doden bei ihr, da kann er selbens nix zu tun. Auf wie dat Freien, da schafft er sein eigen Leben sozusagen zum Zweiten. Oder er schafft sein Tod. Zum Minzen den Tod von seine Frehe und Freude. Und so woidat denn, worhaftig ein suen Pilgergang woidat für mich, die sömt sich schräe von die Kagen dör noch den Altor hin, dör das Spalier von all die neischierigen Dörpslühe. In ein Gruselstück heig muss sein, wo anse so ein arm Galgenstrick den langen Tuchthusgang noch den Strick an Galgen tausleben den, die Spattel gegen mit Arms und Beinen und schreien aus seine Mutter, Mutter, Mutter, ganz gräsig wurde dat. So schlecht ging mir dat nu denn aber doch schon nicht ganz. Ich schuld hier jo bloß lebenslänglich kriegen. Und nu wollen dat höchstens noch ein halbes Stieg drehen, aber noch den Alter hin. Und ohne dat mir dat selbens recht auf Verstanden stehen, de, troh ich langsamer und jümmer langsamer. Und bleib to läs meist ganz bestohn, dat me rieche mi ohrig verbaus von die Sieden anglub, ihren Polizeigriff stramme anspann und mi mir ein genugs die Fütter vorantrecken, de, as uns derische Junkbeis ob den Weg non Brandteigen brenne. O Leibe heben, wenn man bloß alles gut afloppen, de, wenn ich dat Jo man anständig von die Lippen bröch, wenn mir dat damit man bloß nicht so güng, als mit dem Riechen ihren Zwipswoge sin Süsterskehl. Als die von Altor Jo sägen schüll, do is sie mit dem Maul so glatt umfohlen, als so'n afsuchten Zwetschbo. Sie müssen im Eis auf dem Stuhl setten und den Puckel kloppen und go toastnacken als so'n verkühlte Zeh, bürde endlich dat litsche Schicksalsbugte Wort rutstattern de. Wenn mir dat man bloß nicht so güng as denn arm Dübel. Und da wollen wir nur gal anlangt zwischen die fehlen Rosen, Astern und Chrysanthemen für den frommen Tisch. Und nu gäf dat kein Trückohrs mehr und kein Pardon. O liebe Gott, dach ich, wo schippert din Kagenschipp mit uns hin? Als Kolumbus in Karavellen dricht uns da entwiede, Nebel, Griese, nur ein Land, das wir nicht kennt. O stürst die rechte Richt. Du, die du ab die Sternbögen wandern des, lot uns nicht untergehen. Und nu wo die kribbelige Augenblick da, o Gruß und Beven. Wo die heben der den Priester sin Mund, mi dat Jo-Wort abverlangen, dat Jo von den Angeklagten to dat Urteil lebenslänglich. Bist du, Krishon Hinrich Hieronymus Amandus, ham Jan Jakob Holschen gewillt? Diese Ehe und achtbare Jumpfe, Mariechen, Meito, Anneliese, Gesche, Wübke, Tippke, Haubülten. Für Gott und diese Gemeinde, deine Frau zu nehmen. Ihr bietest dann in Not und Gefahr, ihr nicht zu verloten, wird da die Tod so scheit. Denn sprich ja. Ja. Stamme ich, daher da wohl ich stammen. Ich rüch mein Tungen und Lippen auf und mein Hals lock, Himmel hölp, da kommt kein Lut herut. Mich scheut die Schrecken knei, da ich bin aus und lang hinzlogen, wo ihr just so aus dem Riechen ihren Zwipswogen sein Süsterskehl. Ich set noch einmal an, auf mein Lippen, die snappen man bloß so in Freilob ab und runne, als die Tänen von den ohlen Hackelsnieder, die lättig snippeln da hat. Wo könnt bloß angehen? Ich woll doch ja sagen. Aber dat Jo, dat schien fast froren in mein Halslock, als er Halali, da muss in den dicken Winter in Münchhausen sein Jachthorn, dat wollte nicht ruht. Mir riechen drei verbaust der Gesicht noch mir her und die Gemeine, mein Puckel, die schien vor Angst den Orten anzuholen. Dat wurde starben still in die Kagen. Du böch die Pastor sich vor und tust der Lies an mein Ohr. Fühlst du die nicht gut? Brugst du ein Glas Wasser oder ein Cognac? Ja! Säg recht deftig, dann hat er dich von den Kagen, wenn Wolle dröhnen. Ich scheut selbens liegste weg in Dutt verschreck, als mein Jo-Wort, dass ich als so'n Stück hinten Bogweiten Jan Hünnig in mein Halsloch quersmeten ha, als darauf dat Wort Cognac mit einmal rutscheiden de mit 80 Atü, als dat Halali domos an den warmen Oben mit Münchhausen sin bloßem Atüdeldings. Die Menschen ahlen die Kagen, die Orden verlichtet ab. Sie haben den Pastor, sie ließe Zwischenfrauch, von wegen dat Glas Wotern in Cognac nicht verstauen. Und glüben, nu wohl sagst, mein kräftiger Ja, dat wo die Antwort den Herrn bestohren, sie vorige Frauch, nämlich ob ich die Ehe und achtbare Jumpfe, Mariechen, Meito, Anneliese und so fütter. Die Antwort, ob die ganze Gemeinde eine halbe Minute lang mit Beben abluhe. Und die Pastor, dunneres Schlag, Nu war er in die Nachmütz da. Die Pastor, die bei ihr auch so, als wenn das eben mein richtiger Ja-Wort wehen würde. Hey, hol mir kein Cognac. Nee, hey, vor Fütter in seine Zeremonialitätigkeiten, als würde nix wehen. Und taug mir riechen dat Ja von die Lippen, dat nun oder diese Maläschen mit ihren tungtüterigen Brögern, oder ich ihn bin verwehnt und verdattert und bloß orten ließ oder ihre Kehl hervorpusten de. Als ich da lauter hin, bei frischem Verstand mal so auf den Nosemmelier, da wohl mi bedünken, als wo ihr dat mit den Kodjak ein fromme List von unseren Leben Pastor Köppelmeier wehen, die he wohl folgende bei Hochtiden anwende, um die stierschen und verdatterten Brögams damit unter das Kökenschleifzepter zu locken. Oh, hey, wo ihr ein Viehkopfchen ohlen Seelenschäpe aus Herpesdor, hey, wüss, warin ein Mannshart vergehen de, denn hey, wo ihr selbst verheiratet. Hey, has ihn hushöllisch freit, und de, wo ihm da der Leides von seine Suppenkirch, to seinen Suppendenten abstehen. Und denn, Kerl, möch ich mal sehen, die ob die Frau Cognac nicht ja bögen deit. Besonders, wenn ihm die Tunge so dröhig in den Hals lock fuhlt vor luter Angst, als mi domo so in die Kagen, als die old Pastor Köppelmeier mi mit mi'n Riechen verläfstiet to huppen köppeln de. Aber diese Angst und all mi'n Brögamsbüchsen susen, die waren endlich für mi'n Omas du ein gnädig Wunder. Wenigstens für ein litschen Tietstreme lang, als nun nossen noch den Ringewessel mit einmal mein Bruder Theophil, den Kanton und Kagensänger, sein volles Sturmdeipe Bass, von Boben, von den Orgelwiemen, als von Heben ob es Dahlgewitter, hei süng die gewaltigen Wör, die Ruth, to nahe mi seh. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleib ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Du wollt mir da doch nicht anders, als wenn uns hoge Hebens vor der Sülbens mit seiner weltgroden Hand von Boben der hat Kagen da grieb und mi hochrieden de und all mein Zogen und mein vergnitzkoterten, kleinpütscherigen Gedanken mi und Mariechen hochreit in den grünen, dort versilberten Abend heben. Dort schweben wie, schweben. Aber bloß so lang, als die sturmgewaltige biblische Gesang mit der Boben Fass holen, de, ein litschiti lauter, stört ich steil wohin doll, als so ein Laken, wenn sie utjubiliert hätt, denn bin Rutgorn und die Kagen genoffen riechen, wie ob ein Stutz recht deftig in die Rippen. Von wegen, da ich so dösig in meine Taschen rümfummeln, de, als da den Brögam nicht anstorn da. Ich könnt das Fief-Markstück nicht finden, da ich nur Ohlenbrug den Kaken da in die Hand drücken muss, für seine Tocktüdelei an den Glockenstrang. Die Gnuff, die demi ohrig wei, nicht bloß in die Rippen, auch in die Seele. Sü, dach ich, nu bin ich verheiratet. Wenn ich nu manchmal in so bin Schöttelspülen und aftrögen bin, mit die schöne blaue Abwaschschörten von Bug, wo so einen bunten Pantoffel, zwei Kökensleifens und drei ruge, stickhorige Schürbessens ob aufmal sind, Worteiken für meinen ehelichen Hushöllespflichten, und ich denk denn so an meine Angst zurück, mein Hochtidsgrusen dummos in die Kagen, denn smüßte ich so ganz sinnig und behörchlich ließ von mir hin. Gewiss, dat is eins indroppen, wo mi dummos die Büchsen so verbewe, mein Riechen, die kriegt mir an die Arbeit und sei schimpft doch gern mein Stremel so unter sich weg. Dat hätt sie für die Hochtid niemals tun. Die Tung von die Frauenslühe, die is eben just as so'n Angelhocken. Die fangt es denn so recht an zu stecken, wenn die Hektor richtig wiss anbeten hätt und nicht mehr wegflutschen kann. Und allein mal einer wegen's hingehen, da treff ich nu auch nicht mehr. Ich hef bloß einen ganzen Litschen Utlob, as so'n jungen Hohn und einen Kükendraht. Das ist eins in droben. Aber was ich nicht verrut sein hef, ist dat, dat mi dat gar nicht weidon deit. In Gegenteil, ich hör mir riechen, tau gern schimpfen. Dat killt mir die Ohren as Musik, as dat Tüdelitü und Schilp, Schilp, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Mit da die Lühen und Sprayen in Mais, ich folgen auch was utschimpen dort. Mir riechen er schimpen, dat hör ich leive, als wenn andere freundlich und glatznackisch mit mi tustern wird. Vogelschimpen klingt schöner als noch so freundlich Beisterbrumm. Und dat sie mich nicht gern uten Hus gehen lassen will, dat ist doch just dat Wunderbare. Gift dat wat Schönes, als wenn ein Mensch ein Brut, ein Schimme um sich haben will. Mein Riechen ist kein Mietzemuschi, die ob Sampoten schlicken daheit und doch Krallen in versteckt, Buten lies und bin mies. Nee, just andersrum. Sie ist ein Imkorf, Buten granig und bin honig. Die Kat, die ich in den Sack köft hef, dat ist ein Hund. Dem mag Foggen ins Maul, wuff, wuff. Aber er ist trau und Seelengold und hangt an seinen Herrn Pantoffelkönig und passt ob Hus. Ich hef bei mein Freierei mehr Glück hat, als ich verdien. Die leibe Gott hat mi, seinen unwürdigen Knecht, mi ohlen Bangböcks Rutreden und mein enge, stickige Junkesellen komme, in die dat noch sure Mölk und ohle Kartoffeln stinken, de Rindreden hätte mi in sein Paradies, da die zwischen zwei Menschen, die sich so recht gräuntau sind, schimmer noch bestaun lauten deit. Wat is da doch schön, zweis bin ich durch die Welt zu joggeln. Ich kann das jeden Menschen ehrlich betügen. Das Glück, das ist nicht immer bloß ein Seepenblasen, die den Roman schrieb, ist die Lühe für die Augen pust und wenn sie da noch tau grabst, dann ist Butsch nicht mehr da. Nee, das Glück, das Gift, das wirklich. Nur das stärsche, wollebürstige Jean, wo du in die Kagen tun musst, dass er nicht ruht wohl und mein Hals, sag ich nur ein kräftig Ja. Tu eins, was du's Herr in Heben und mein Herr ob Ehren, mein Riechen, mein Toastüren dort. Tu das Schöttel spülen, Windeln waschen, Kinderwogen schuben, usen litschen Snottensnucki den Buddel geben und du mocken, damit die Slünge nicht bölkt, to dit ganze sonnebore Leben, sin weid auch und sin wählt auch, ein kräftig Jahr.